In Betreff Lessings bemerke ich, dass Emilia Galotti mit ihrer Mai-Treffenwirtschaft und Minna von Barnhelm mit ihren Liebesständeleien eher geeignet sind, Romanhelden, blasierte Lebeleute und Nichtstür heranzubilden als ernste, charaktervolle Jünglinge. Die Spielwut Lessings ist eben auch kein Empfehlungsbrief für ein Ideal. Wieso ganz anders erscheinen solchen Idealen gegenüber die Ideale der alten Schule? Während Lessing nach Gold hungert, um seiner Spielwut zu frönen, erwählt ein heiliger Franz von Assisi die äußerste Armut. Während Lessing dahin strebt, durch seine Schriften das Christentum zu vertilgen, erobert ein heiliger Franz Xaver durch seine apostolischen Worte ganze Königreiche für Christus und das christliche Sittengesetz. Während Goethe sein Leben zu einer Kette von Ausschweifungen gestaltet, wirft sich ein heiliger Benediktus in die Dornen, um durch freiwillig übernommene Schmerzen die Versuchung des Fleisches zu überwinden. Welche dieser beiden Klassen von Idealen waren mit richtigerem pädagogischen Takte gewählt? Die der alten Schule der Kirche oder die der modernen säkularisierenden Schule des Staates? Der alles Christentum, allen Glauben zerstörenden Wirksamkeit Lessings stehen Schiller und Goethe hilfreich zur Seite. Schiller erklärt: Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, die du mir nennst. Und warum keiner? Aus Religion. Schiller sagt also hiermit von allen objektiv bestehenden Religionen, insbesondere vom Christentum, welcher Konfession auch immer, sich vollständig los. Noch nicht 30 Jahre alt, war er mit dem Christentum längst zerfallen und hatte sich dafür mit pantheistischen Lehren des Juden Baruch Spinoza vertraut gemacht. Die Religion gab ihm kein Resultat und keine Überzeugungen im übersinnlichen Dingen, und selbst in dieser Beziehung auf die Moralität war sie ihm ausgesprochenermaßen dem Effekte, nicht dem Wert nach, nur ein Surrogat der wahren Tugend. Und Goethe? Goethe ist nach Bedürfnis alles, was man will, oder vielmehr, was seine epikureische Laune ihm eingibt. Das heißt, er ist im Grunde jeder festen religiösen Überzeugung bar. Gilt es, den Katholizismus noch ganz besonders zu verunglimpfen, so stellt auch Schiller mit seinem Don Carlos seiner Geschichte des Dreißigjährigen Krieges sich ein. Ebenso Lessing, welcher den katholischen, protestantischen und jüdischen Schülern deutscher Gymnasien ein schmeichelhaftes Bild des katholischen Klerus und der katholischen Moral wiederum in seinem Nathan, und zwar in dem berüchtigten Gespräch zwischen dem Patriarchen und dem Tempelherrn, entrollt. Goethe, Schiller, Lessing. Das sind also die drei größten Sterne am Himmel der modernen deutschen Klassiker. Jene Sterne, vor welchen die Gymnasiasten mit dankbarer Hochachtung erfüllt werden sollen. Ihnen gleichen meistens die Heroen zweiten Grades. Zum Jesuiten Hammerstein gesellt sich der Jesuit Alexander Baumgartner. Baumgartner, ein Schweizer, gilt als die große literarische Autorität des Ordens. Dichter, Essayist, Kritiker, vor allem aber vom Orden bestellter Klassikerforscher. Ist der Jesuit Hammerstein Volksschriftsteller, der seine Kapuzinaden über die deutschen Klassiker in die Massen schreit, so ist der Jesuit Baumgartner, nach dem Urteile der Jesuiten und der deutschen Katholiken, der ästhetisierende, feinsinnige Beurteiler, der geläuterte Forschungsergebnisse in seinen Lessing-, Schiller- und Goethe-Monographien vor dem Leser ausbreitet. Sein Urteil über die Klassiker ist also zur Kennzeichnung des Geistes, mit dem der Jesuitenorden unseren Literaturheroen gegenübersteht, von ganz besonderer Bedeutung. Ich entnehme die baumgartnerschen Beurteilungen zweien seiner Schriften, Goethe und Schiller, Weimars Glanzperiode und Der Alte von Weimar. Beide Schriften sind als sogenannte Ergänzungshefte zu der jesuitischen Zeitschrift Stimmen aus Maria Lach, Heft 33 bis Heft 36 erschienen. Dadurch hat der Jesuitenorden, der die Zeitschrift herausgibt, die Schriften in besonders enge Beziehungen zu sich gebracht. An wen immer die Laura-Oden gerichtet sein mögen, ob an die verwitwete Hauptmännin Fischer, bei der Schiller wohnte, oder an eine andere ähnliche Muse, Eine derartige Poesie setzt im Zusammenhang mit anderen Umständen ein ziemlich wildes und wüstes Leben voraus. In Mannheim geriet Schiller in das sittenlose Treiben der dortigen Schauspieler hinein, so dass ihm später die Schauspielererlebnisse in Goethes Wilhelm Meister nichts Neues, sondern vielmehr Selbsterlebtes zu bieten schienen. Daneben verliebte er sich in Margareta, die Tochter des Buchhändlers Schwan, und ließ sich mit der verheirateten Charlotte von Kalb in ein so leidenschaftliches Verhältnis ein, dass er sie sogar schließlich zur Ehescheidung drängte. In Bauerbach huldigte er mit törichter Liebe einer anderen Charlotte, der Tochter seiner Wohltäterin von Wolzogen. In Dresden fesselte ihn ein Fräulein von Arnim. In Weimar knüpfte er das Verhältnis mit Frau von Kalb öffentlich nochmals an, während er gleichzeitig daran dachte, sich mit einer Tochter Wielands zu verehelichen, und die Doppelliebe zu den Geschwistern Lengefeld war nicht frei von Verfänglichkeit, bis er endlich Lotte zur Frau erkor. Das waren für 10 Jahre gewiss genug Abenteuer. Eines dieser Verhältnisse hat Schiller später selbst eine miserable Leidenschaft genannt und damit den Charakter seines Jugendlebens als eine Kette von Verirrungen gezeichnet. Auf die Jugendtiraden in seinem ersten Dramen ist nicht viel zu geben, da er schon als Karls Schüler die Mätresse des Herzogs Franziska von Hohenheim wiederholt in der überschwänglichsten Weise als Ideal der Tugend gepriesen hat, und die jungen Leute wussten, was diese Franziska war. Während der junge Goethe mehr weich und weibisch war, zeigt sich der junge Schiller wilder, leidenschaftlicher und stürmischer. Immerhin vergeudete er nicht so viel Zeit in unendlichen sentimentalen Weiberkorrespondenzen, warf sein Sinnen und Streben nie so rücksichtslos an Mädchen und Frauen weg wie der Hätschelhans der Frau Aja. Eine tiefere philosophische und religiöse Bildung besaß Schiller ebenso wenig wie Goethe. Die Philosophie des Aristoteles und des Plato hatte er nie gründlich studiert, geschweige denn jene des Mittelalters, des Descartes, Baco und Leibniz. Die religiösen Eindrücke und der fromme Glaube seiner Kindheit waren ihm im Taumel seines Theatertreibens fast ganz abhanden gekommen. Er war Freigeist. Die katholische Kirche war ihm ein noch unbekannteres Land als Spinoza. Seinen schriftstellerischen Ideenvorrat hatte er nicht weiter her als aus der seichten Aufklärungsliteratur jener Tage, Zeitschriften, Romanen, Schauspielen, einer Literatur, die fast noch ganz vom Einflusse Rousseaus, Voltaires, Diderots und der übrigen Philosophen beherrscht war.